Sie hörten einen Ausschnitt aus dem Concerto Lyrico für Klavier und Orchester aus dem Jahr 1967 von Günter Bialas. Der Solist Siegfried Mauser, Klavier, wurde begleitet vom Deutschen Symphonieorchester Berlin, dirigiert von Matthias Husmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christine Anderson. Einen schönen Abend. Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Unter dem Titel Wirtschaftskomödie hat Elfriede Jelinek 2015 ihre Texte zur Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem Hörspiel zusammengefasst. Das auf 6 Teile angelegte Projekt präsentieren wir Ihnen heute und in den kommenden 2 Wochen jeweils mittwochs um 21.30 Uhr und montags um 0.05 Uhr sowie zeitunabhängig zum Nachhören auf deutschlandradiokultur.de. In ihrem Hörstück Wirtschaftskomödie »Die Kontrakte des Kaufmanns 2«, das Sie gleich hören werden, greift Elfriede Jelinek die Skandale um die österreichische Gewerkschaftsbank BAWAG und die private Meindelbank AG auf, bei denen Kleinanleger durch fragwürdige spekulative Finanzgeschäfte viel Geld verloren. In der Wirtschaftskomödie entlarvt die Autorin die Mechanismen der Gewinnorientierung und der Verblendung, in die sich Kleinanleger ebenso verstricken wie Banker. Denn die Gier der Anleger nach endlos wachsender Rendite trifft auf die Gier der Banker nach maximalem Umsatz. Till Brigleb schrieb über die Kontrakte des Kaufmanns: In ihrem Work-in-Progress-Stück legt Elfriede Jelinek Kleinanlegern, Börsendaddlern und Bürgermeistern lange Monologe in den Mund, welche Naivität, Skrupellosigkeit, Zynismus, Systemgehorsam und andere Wahrheiten der Geldbehandlung beschreiben. In ihrem mäandernden Stil aus Klugheit und Karlauern, Analyse und Attacke entsteht so ein stetig von ihr weitergeschriebenes Tagebuch der Systementlarvung. Denn die Krise war kein Pech, sie ist Teil des Programms. Und Vasco Bönisch urteilt in der Zeitschrift Theater der Zeit, Jelinek bleibe die scharfsinnigste, pointierteste literarische Chronistin unserer Tage und macht Lust aufs Denken. Und denken, das wusste ja schon ein anderer, der sich dramatisch an einer Weltwirtschaftskrise abarbeitete, denken heißt verändern. Elfriede Jelinek, Wirtschaftskomödie. Die Kontrakte des Kaufmanns 2. Die Wiener Staatsanwaltschaft gegen Julius Meindl. Eine beinharte Auseinandersetzung. Seit 5 Jahren wird gegen Meindl und andere Verantwortliche der Meindlbank ermittelt. Es geht um die Gesellschaft Meindl European Land und den undurchsichtigen Rückkauf eigener Wertpapiere. Tausende Anleger verlieren bei der Sache viel Geld. Der Saal fensterlos, gedämpftes Licht, Wände und Decken schwarz, Boden und Sesselreihen dunkelgrau, die Menschen dunkel gekleidet. Ganz vorn ein Podium, die Tische darauf mit schwarzen Tüchern verhängt. Wo bin ich? Annual General Meeting, 16th of July 2008. St. Helier, Jersey oder St. Peter, Port Guernsey, egal wo, unsere Gesellschaft lädt ein. Das steht auf der Rückwandprojektion am Ende des Saales. Eine Vokabel fehlt. Extraordinary, außerordentliche Hauptversammlung. Es geht um ein millionenschweres Geschäft. Die Bank und die Immo-Gesellschaft aus fernem Land, unnahbar unseren Schritten, wollen es hier besiegelt sehen, was sie beschlossen haben. Viele Anleger fürchten, noch mehr Geld zu verlieren. Und so wird es auch sein. Sie haben alles verkauft, um Papiere dieser Gesellschaft zu kaufen. Was liegt herum? MacBook oder anderes Notebook auf den Knien, sie auch auf den Knien, 3 elektronische Voting Machines, Taschen, Blackberry, Fotoapparat, Unterlagen, Schreibmaterialien, eine kleine Flasche Mineralwasser. Kein Tisch. Alles liegt auf dem Boden. Nachdem Sie unsere Papiere gekauft haben, was wollte ich eigentlich sagen? Wo wären wir? Wo wären wir? Wo wären wir, wenn nicht unsere gottähnlichen Kunden unsere Papiere gekauft hätten? Unsere Kunden, die ein goldenes Füllhorn über uns ausgeschüttet haben, weil sie glaubten, wir wären die gleichnamige Bank. Dabei ist es nur eine zufällig namensgleiche Firma, eine Gesellschaft, die verhaftet gehört, deren Haftung aber noch beschränkt ist. Nicht ganz weg, nur beschränkt, unsere Gesellschaft, unsere beschränkte Gesellschaft, die verhaftet gehört, wenn sie schon nicht mehr selber haftet. Oh je! Der Kleber ist ein Dreck und die Gesellschaft kann nicht geheftet, Ich meine, verhaftet werden, welche aber Lizenzgebühren als Abführmittel an uns liefert. Doch wir führen nichts ab. Wir führen keine Steuern ab. Uns wird Geld angeliefert, doch es wird Geld von uns nicht ausgeliefert. An uns liefern diejenigen, die längst geliefert sind. Und sie drücken die Gebühren ab. An uns. Sie drücken eine ganze Wurst an Gebühren ab und werden dafür in Salamitaktik zerlegt. Mit Wurst kennen wir uns aus. Wir waren Kaufleute einst. Wir sind es noch. Nur verkaufen wir neuerdings auch unseren Namen, der wir nicht sind. Wir verkaufen also nichts, denn wir haben bereits alles verkauft. Alles muss raus. Auch unser Name muss raus. Nur weil wir so heißen, wie wir nicht sind, nicht mehr sind. Wir waren. Aber wir sind es nicht. Und weil wir so heißen, was wir nicht sind, tun wir das alles für Sie. Dafür leisten Sie nichts, aber Sie erkaufen sich Ihre Leistungen durch Ihre Verluste. Die fehlenden Leistungen werden durch Ihre gewichtigen Verluste mehr als aufgewogen. Doch wir wollen ausgewogen bilanzieren, und das können wir mit unseren Leistungen, die darin bestehen, dass wir heißen, wie wir eben heißen. Wir können nichts dafür, wir können nichts dagegen machen, dass wir heißen, wie wir eben heißen. Das kostet Sie aber was. Dafür kassieren wir, für diese Leistungen, die wir erbracht haben, für die Leistungen, die wir mit unserem teuren Namen und in unserem teuren Namen verheißen haben, nur weil wir heißen, wie wir heißen, es aber nicht sind. Wir sind jetzt heiß auf Ihr Geld. Wir sind ein heißer Tipp. Wir leisten so viel, wie wir heißen, eben indem wir so heißen. Nein, nicht wie Sie. Sie heißen ja nichts. Indem wir so heißen wie die Bank, die Gesellschaft wie die Bank, die Bank wie die Gesellschaft, die ganze Gesellschaft eine Bank. Einer muss ja kassieren. Und das sind die Viren. Das sind wir. Wir kassieren die Gebühren. Wir kassieren vom Lebendigen die Gebühren wie die Viren. Die Gebühren sind Viren an ihrem Fleisch, in ihrem Fleisch. Aber sie müssen geleistet werden, an uns abgedrückt. Nicht die Waffe, nein, die Gebühren. Das gebührt Ihnen, das können Sie uns glauben. Wenn Sie uns Geld dafür geben, das ist besser als eine Virusinfektion, dass wir so heißen, wie wir heißen und Sie nichts heißen, dann gebührt es Ihnen, dass Sie diese Gebühren an uns abdrücken. Doch die Waffe geht immer in Ihre Richtung. Los. Drücken Sie nur ab, dann werden Sie es schon sehen. Drücken Sie die Gebühren ab, damit was in Gang kommt. Wir in die Gänge kommen und damit alles wieder schnell runtergeht. Schnell, noch schneller. Damit alles gut runterrutscht, damit alles den Bach runtergeht. Marsch, ab geht die Post. Das Postamt sind wir nicht. Wir sind eine Bank, die so heißt wie die ganze Gesellschaft. Diese aber nicht ist. Also, was wollte ich sagen? Wo wären wir? Wo wären wir, wenn Sie unsere Osteuropa-Ideen nicht aufgenommen, wir sie nicht aufgenommen, sie nicht an Kindesstatt angenommen hätten? Denn Ihr Geld ist uns so lieb wie unser eigen Kind, wie unser eigen Fleisch und Blut. Es ist ja unser eigen Fleisch und Blut, auch wenn Sie es geboren und gehütet haben. Jetzt gehört es uns. Wo wären wir? Wenn Sie uns ausgenommen, wenn wir Sie nicht ausgenommen hätten, wie eine Weihnachtsgans ausgenommen, diejenigen, die wir ausgenommen haben, wie ein Suppenhund. Ja, auch das können Sie bei uns bekommen. Das Geflügel verleiht Ihnen Flügel. Nein, der Bulle nicht. Und das können Sie noch bei uns kaufen. Noch, aber nur in einer einzigen Filiale noch. Der Rest ist Bank. Der Rest von uns ist Bank, und die Reste von Ihnen kommen in unsere Bank, und dort werden Sie geholfen, dort werden Sie verwurstet. Sie sind etwas mager zwar, doch wir nehmen es trotzdem. Wir nehmen Sie trotzdem, wir nehmen Sie nicht. Wir nehmen nur Ihre Gebühren. Sie haben Ihr Sparschwein klein zertrümmert und alles uns gegeben. Das arme, kleine Schwein, es ist jetzt für uns geschlachtet worden. Aber Kleinvieh macht auch Mist, nicht wahr? Und bevor Sie noch fragen können, nein. In unserer Bank können wir Sie nicht aufnehmen. Da haben wir strenge Aufnahmeregeln, von denen Sie ausgenommen sind. Doch wir können Ihnen gern unsere Zertifikate, welche sich an Sie als einen unserer zahllosen Kleinanleger richten, verkaufen. Ja, das können wir und das tun wir gern. Und sogar den Mist nehmen wir noch. Wir nehmen sogar Ihr Kleingeld noch. Das läppert sich ja auch alles zusammen, so wie Sie sich jetzt gegen uns zusammenschließen. Sie versuchen es zumindest, was ungerecht ist, was überhaupt ein Unrecht ist, denn Sie haben sicher Hintergedanken. Sie haben hinterste Gedanken. wenn das überhaupt möglich ist, dass hinter Ihnen noch irgendwelche Gedanken stehen. Unser Kleinanlagenvertreter, der nicht mit Ihrem identisch ist, das ist ein anderer. Ich ist ja auch ein anderer. Unsere Bank ist eine andere, obwohl sie so heißt wie Ihre Anlagen, wie Ihre Firmengesellschaft, die eine einzige große Gemeinschaft, eine einzige große Gemeinheit ist. Nein, wie unsere Firma. Doch wir sind es nicht. Und Ihr Kleinanlagenvertreter, Ihr Kleingartenanlagenvertreter, Ihr öffentlicher Anlagenvertreter, also, der hat noch mehr Gedanken hinter sich. Der hat Hintergedanken. Hinter seinen Gedanken stehen andere Gedanken. Der hat nicht nur Sie als Kleinanleger hinter sich, sondern der hat viel mehr hinter sich. Der hat es faustdick hinter den Ohren. Und so einem vertrauen Sie? Naja, Ihre Sache. Sie sind die Kleinanleger, die nicht aufrecht sind. Ihr Vertreter ist nicht der Aufrechte, als der er sich präsentiert, als der er sich ausgibt, als der er mit sich angibt. Der fällt auch noch um. Warten Sie, er wird dabei nicht viel Schaden anrichten, denn er ist klein wie Sie, sonst wäre er ja Großanlegervertreter, nicht wahr? Aber hinter ihm stehen andere, das schwören wir. Wir schwören alles. Wir beschwören die Hintergedanken, dass sie nach vorne kommen. Sie werden es doch noch erwarten können. Moment. Der Kleinanlegervertreter, Sie wissen ja, was Sie von Vertretern zu halten haben, nicht wahr? Handelt im Auftrag von Stärkeren, von viel Stärkeren. Das wissen wir, nicht wahr? Denn wir sind ja jetzt schon sehr viel stärker als Sie. Wir waren es immer. Wir waren immer bei uns und haben keinen Vertreter gebraucht. Jedenfalls hat der Kleinanlagen-Springtier-Vertreter was vor. Der Kleinanlegervertreter, der ist ein Reinlegervertreter, der hat was vor, bitte, von uns aus. Uns vertritt er ja nicht. Das ist ein Vertreter, von dem sich die Kleinen vertreten lassen, die glauben, Anlagen zu besitzen. Und sie besitzen nicht einmal ein Instrument, auf dem sie ihre Anlagen ausprobieren könnten. Wir besitzen die Finanzinstrumente. Doch sie besitzen kein Instrument, auf dem sie Lärm machen können, mit dem sie sich wehren könnten. Aber einen Vertreter haben sie, der sie treten wird, aber nicht vertreten. Der wird sich den Fuß nicht verstauchen. Der wird sich die Füße nur vertreten. Der wird sich die Füße an ihnen abtreten. Sie werden schon sehen. Sie sind nichts. Sie sind ein Niemand. Aber vertreten wollen Sie sich lassen. Das schaut Ihnen ähnlich. Einen Vertreter fürs Nichts haben Sie. Sie haben nicht Sie, von dem Sie sich als Kleinanleger vertreten lassen. Also hinter dem Vertreter, den Sie gewählt haben, hinter dem stehen noch viel Größere als wir. Und wir sind schon groß. Hinter dem steht ein Heer von Heuschrecken, von Raubtieren. Ein Heer von Tieren, die über ihr Geld herfallen werden. Schlimmer noch, als wir es je könnten. Als wir es je gekonnt hätten. Ja, gekonnt ist gekonnt. Nicht einmal wir hätten das gekonnt, die wir nur ihr Wohl im Auge hatten und immer noch haben. Da sie ja für unser Wohl gesorgt haben, nicht wahr? Und deshalb warnen wir sie jetzt. Hinter ihrem Kleinanlegervertreter stehen Größere noch als wir. Seien Sie bereit. Seien Sie vorgewarnt. Wir wissen, wer da steht. Wir können es zwar nicht beweisen, aber wir wissen es. Und wir wagen es Ihnen zu sagen. Das ist kein großes Wagnis. Wir sind ja auch größer als Sie. Und das ist wirklich schon sehr, sehr groß. Doch die Hedgefonds, die Tigerfonds, die Leopardenfonds, die Leopoldfonds und die Suppenfonds, die hinter Ihrem Anlegervertreter stehen, den Sie gewählt haben, 14 verschiedene Sorten Suppenfonds oder sogar mehr, alle in unserem Geschäft auch erhältlich, gegen bar... Barer Unsinn, dass ein Geschäft nicht selbst Geschäfte machen könnte. Da stehen Sie also und Sie sehen sie nicht. Uns sehen Sie. Uns als Späne in unserem Auge sehen Sie. Aber die Balken im Auge Ihres Anlegervertreters, die sehen Sie nicht. Sie können in unseren Bilanzen lesen, wie der Augur im Vogelflug, im Vogelgeschrei. Nein, nicht wahr. Sie können sich davon überzeugen, dass es ihm gut geht, Ihrem Geld. Besser als bei Ihnen. Denn bei uns hat es Freunde, Spiel, Sport und Spaß auf der Insel. Sehen Sie, es hat hier Ferien. Wenigstens Ferien auf der Insel. Warum sollte es da zu Ihnen zurück wollen? Es will nicht, nicht wahr? Nein, nicht wahr? Es will nicht zu Ihnen zurück. Damit müssen Sie sich abfinden, so wie wir uns mit unserer Abfindung abfinden müssen. Die Firma musste sich ja auch mit unserem Lizenzvertrag abfinden, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Es stimmt. Sie musste sich abfinden mit dem Lizenzvertrag, den wir uns abgelten ließen, den wir gelten ließen, den wir für Ihr Geld gelten ließen. Denn, seien Sie ehrlich, Sie haben uns Ihr Geld ja nur gegeben, weil die Gesellschaft unseren schönen, alten, eingetragenen, eingefahrenen Namen, an den wir schon mindestens 100-mal neue Reifen montiert haben, am Kühlergrill, wo Sie, arme Würstchen, liegen, getragen hat. Und so trägt auch er uns immer noch, der Name. Vielleicht nicht mehr lange, aber noch trägt er uns. Weil die Firma mit immer rund erneuerten oder ganz neu aufgezogenen Reifen den Karren ja auch so eifrig getragen hat. Der nicht wir aber waren. Wir waren es nicht. Wer jetzt sagt, wir seien es noch, der wird geklagt. Der wird verklagt. Wir heißen jetzt Herakles oder auch Herkules, ganz wie Sie wollen. Irgendwas dürfen Sie schon auch wollen. Wir sind es aber nicht. Oder sind wir es etwa schon? Sind wir es schon? Ist das schon durchgeführt? Ja, natürlich veranstalten wir Durchführungen. Sie wollen schließlich sehen, was aus Ihren Mitteln, Ihrem Kapital, das diesen Namen nicht verdient, was aus Ihrem Geld geworden ist. Ja, ich sehe, die Vögel sind geflogen. Die blutigen Eingeweide sind ins Lesebuch gefallen. Die Eingeweihten verstehen alles. Jetzt sind wir es schon. Und das hat gar keinen Sinn, sich zu beschweren. Ihr Geld, das können Sie entbehren. Herkules oder so ähnlich heißen wir jetzt. Sind es aber auch nicht. Sind es aber noch weniger, als wir selbst es waren, als wir noch wir waren und auch so hießen. Das wird zu überprüfen sein. Allerdings nicht allzu genau, nicht wahr? Nicht wahr. Stolze Millionen nahmen wir für die Marke, die jetzt von Ihnen gewiss auf lange Zeit, vielleicht für immer, beschädigt wurde, nicht wahr? Wahr. Sie sind selber schuld, wenn die Marke jetzt beschädigt wurde, nach der wir hießen. Jetzt aber nicht mehr heißen, die aber wir waren, jetzt noch sind. Nein, jetzt nicht mehr. Wahr? Nicht wahr. Bei der nahen Hauptversammlung, die jetzt schon wieder vorbei ist, so nah war sie, ohne dass Sie es gemerkt haben, und jetzt ist sie vorbei, nicht wahr? Nicht viele von Ihnen konnten daran teilnehmen. Wahr? Nicht wahr. Da streichen wir unseren eigenen Namen, so großzügig sind wir. Da streichen wir unseren eigenen beschädigten, schon halb kaputten, ausgespuckten, ausgekotzten Namen aus. Da streichen wir ihn heraus. Denn wegen unserer Lebensmittel haben Sie nicht gekotzt. Nicht wahr? Wahr. Über die können Sie sich nicht beschweren. Die sind schwer in Ordnung. Davon haben Sie nicht gekotzt. Sie müssen etwas anderes gegessen haben. Von uns kommt es nicht. Von uns kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Und ist unsere Marke denn überhaupt noch eine? Wir sind schon eine Marke, das können wir Ihnen sagen. Eine tolle Marke, wir! Ist unsere Marke, welche den Rang der Gewinnmarge bezeichnet, überhaupt eine? Ja, doch, ja. Diese Marke bezeichnet unsere Marge, mit der wir immer schon auf dem Lebensmittelpunktmarkt gewonnen und Punkte gesammelt haben. Rabattmarken. Nein, sowas gibt's bei uns nicht. Egal, ob wir was heißen oder nicht, egal, ob wir nach uns heißen oder nicht, egal, was wir Sie heißen oder nicht, egal auch, wie Sie heißen oder nicht. Wie heißen Sie überhaupt? Wir können uns doch nicht alles merken, nicht wahr? Egal, es war gerechtfertigt, eine Marke zu sein, eine tolle Marke zu sein, die den Gewinn anzeigt. Es war unsere Marke, denn sie hieß wie wir, aber unsere Bank hieß auch so. Ein Zufall? Kein Zufall. Die Firma hieß wie unsere Bank. So heißt sie jetzt nicht mehr, aber unsere Bank ist unsere Bank. Ein Mensch ist ein Mensch, nicht wahr? Eine Marke ist eine Marke. Damit kann man alles abschicken, wenn man weiß, wohin. Ein Mensch ist ein Mensch, darauf werden wir wieder zurückkommen, nachdem wir abgeschickt wurden. So fängt es immer an. So fängt es schon einmal an. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Sie kommt jetzt zu uns. Aber nach uns geht sie nicht weiter. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, das behalten wir auch, nicht wahr? Und eine Immobilie ist unbeweglich. Eine Immobilie ist eine Immobilie ist eine Immobilie, nicht wahr? Der Mensch und sein Geld sind recht beweglich. Recht so. Die Immobilien sind es nicht, nicht wahr? Die müssen bleiben, wo sie sind. In alten, kleinen Städtchen im Osten, in neuen, modernen, rund erneuerten Großstädten. Egal, die müssen bleiben. Die einen haben es gut getroffen, die anderen weniger, je nach Standort, nicht wahr? Wir haben sie nie getroffen. Und doch haben wir sie getroffen, da sie in uns investierten und dann verloren. Was wollte ich sagen? Also wir haben in Immobilien investiert, nicht wahr? Im Osten, wo sie noch billig sind, nicht wahr? Solange sie noch billig waren, solange sie nicht mehr recht, aber noch billig waren, während anderswo faul die fauligen Kredite noch ungestört in ihren Bettchen schliefen und nie mehr vorhaben aufzuwachen. Wahrscheinlich sind sie überhaupt schon tot, nicht wahr? Aber bei uns nicht. Bei uns sind die unbeweglichen Immobilien nicht tot. Bei uns arbeiten sie noch und repräsentieren für sie einen Wert, zu dem ihr Wert noch dazukommen wird. Da sie ja in unsere Unbeweglichkeiten investiert haben, da können sie stolz drauf sein, auf die Karriere, die ihr Geld bei uns gemacht hat. Oder? Bei ihnen hätte es nicht einmal als Hausarbeiter eingestellt werden können. Danke, dass sie es bei uns eingestellt haben. Seien Sie stolz. Sie haben es uns ja selber gegeben. Und da wundern Sie sich noch? Das kann Sie doch nicht wundern, dass es jetzt bei uns arbeitet, dass Sie es uns doch selbst gegeben haben. Sie haben abgedrückt, jawohl, nicht zu knapp abgedrückt. Bumm, und tot fiel Ihr Kapital um. Jetzt nützt es Ihnen nichts mehr, aber uns nützt es, weil es arbeitet. Es arbeitet für die Gesellschaft, die heißt wie wir, die nichts mehr heißt, die anders heißt, egal. Es arbeitet für die ganze Gesellschaft, nein, nicht für die ganze, nur für unsere. Und wir kassieren aufgrund eines Managementvertrages, den wir mit Ihnen abgeschlossen haben. Auch wenn Sie das nicht wissen, er ist trotzdem abgeschlossen. Jemand muss sich schließlich um Ihr Geld kümmern, nicht wahr? Nicht wahr, da Sie es nicht können. Sie haben es ja uns gegeben, weil Sie sich nicht um Ihr Geld kümmern wollten. Nun, so machen eben wir es. Wir kümmern uns um Ihr Geld. Und als erstes haben wir Lizenzgebühren kassiert und Managementgebühren und Ordnergebühren und Parkgebühren und Gebühren für die Benutzung unseres Geldparks, wo wir Ihr Geld geparkt haben, und für die Benutzung unserer Aussichtsplattform. Denn Aussichten haben jetzt wir. Dies sind nur einige wenige der Taten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Warum sind Sie so negativ? Warum sehen Sie nur die Verluste anstatt der negativen Zinsen? Wer macht es denn? Wer macht denn den Verlust, wenn wir ihn nicht machen? Wer macht denn überhaupt etwas, wenn wir es nicht machen? Wir veranlagen Ihre Barguthaben. Wir sind nun einmal so veranlagt, dass wir Ihre Anlagen sofort wieder neu veranlagen. Wie wir das machen? Na, das wüssten Sie wohl gern, was? Falls Sie nicht wissen, wo und für wen Ihr Geld arbeitet, für uns. Wir sagen die Wahrheit. Nein. Ihr Geld schläft nicht. Das gibt's nicht. Sowas gibt's bei uns nicht. Bei Ihnen hat es vielleicht geschlafen. Bei uns schläft es nicht. Bei uns wird nicht geschlafen. Auf der Insel muss es nach der Arbeit noch Sport treiben. Es tritt mit dem Trikot der Firma gegen Sie an. Sie haben geglaubt zu gewinnen. Jetzt aber tritt der Geld zum Gewinnen an. Tritt an, aber nicht für Sie, sondern im Trikot der Firma, die unseren Namen trägt, aber nicht wir sind. Und die jetzt schon gar nicht wir sind, weil wir jetzt anders heißen, nicht wahr? Nicht wahr? Ihr Geld hat gut für uns gesorgt. Um Sie hätte es sich nicht sorgen müssen, da Sie jetzt endlich ruhig auf dem Balkon sitzen und Zeitung lesen können. Dafür hätten Sie früher doch keine Zeit gehabt. Und auch die Zeit nehmen wir Ihnen jetzt ab. Das ist jetzt eindeutig nicht Ihre Zeit. Vielleicht kommt Ihre Zeit doch, aber das ist sie nicht. Sie können sich endlich ausruhen. Lesen Sie nur die Sportseiten, die spannenden, die Politikseiten, die ermüdenden. Allein die Verwaltung Ihrer Gelder, die von überall her zu uns rinnen wie Bäche, die sich zu Flüssen vereinigen, die in das Meer rinnen, das unser Eiland umspült, das unser Käseland umspült, das unser Schinken- und Wurstland umspült, unsere Knöchel umspült. Die Verwaltung kostet natürlich einiges, die kostet eine Menge. Und wenn das Geld auf unserem seligen Eiland angekommen ist, dann gibt es die besagten Fazilitäten, Spiel, Spaß und Sport und Umgang mit Gleichaltrigen, mit gleichaltrigem Geld und gleichgesinntem Geld, das arbeiten muss, ob es will oder nicht. Sie müssen nicht mehr, Ihr Geld muss schon. Große Erleichterung bei Ihnen. Große Erleichterung in Ihrem Börsel, auf der Börse, in Ihrer Brieftasche, in Ihrem Deppendepot. Große Anspannung, schwere Arbeit bei uns. Wir machen das doch gerne, bitte keine Ursache. Naja, keine Ursache. Aber Kleinvieh macht und so weiter. Und dafür gibt's auch jede Menge Spiel, Spaß und Sport. Ob Sie das für Ihr Geld wollen oder nicht, das ist schon überhaupt egal. Denn es gehört Ihnen ja nicht mehr. Und allein diese treuen, kräftigen, zuverlässigen Hände, mit denen wir Ihr Geld umschließen, das jetzt nicht mehr so heißt wie Sie, das unseren Familiennamen angenommen hat, weil Sie es unserer Firma, unserer guten Gesellschaft anvertraut haben für unsere biegsame, zähe Treuhandschaft, mit der wir ihr Geld jetzt lieb umschließen, an dem sie sich hochschnellen und über die Latte setzen werden, die jedoch eine Morgenlatte war und rasch zusammenfiel. Gut, große Sprünge hätten sie damit ohne dies nicht machen können. Für unsere Treuhandschaft also hat unsere Bank, die heißt wie wir und wir auch sind, während die Firma nicht mehr so heißt wie wir aber trotzdem sind, haben wir, nicht wahr? Doch wahr. Haben wir 2/3 der laufenden Bankerträge erzielt. Gezielt und erzielt. Treffer. Volltreffer. Ist das nicht fein? Inselhüpfen mit dem Träumsüßschiff. Ist das nicht lustig? Warum stellen auch Sie nur Forderungen an uns? Wo niemand mehr etwas für seine Forderungen bekommt, weltweit. Wir wissen eigentlich nicht, was wir fordern, aber wir haben dennoch Forderungen und wir kriegen auch nichts mehr, denn wir haben schon über Gebühren kassiert. Die sind uns sicher. Das Kapital ist noch unsicher. Es ist jetzt weg. Auch wir haben Forderungen. Bitte. Danke. Sie haben es uns gegeben. Und die teileinbezahlten Wertpapiere, die unseren Namen tragen, noch tragen, denn bald werden sie einen anderen Namen zum Tragen bekommen, diese teileinbezahlten also stehen über eine Gesellschaft auf der Karibikinsel Aruba. Aruba, Aruba, Aruba. Im Einflussbereich unserer Bank, die so heißt wie wir und wir auch sind und wir immer noch sind, auch wenn wir nicht mehr so heißen. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Das ist das bestgehütete Geheimnis überhaupt. Doch es scheint sich losgerissen zu haben vom Hirten, da jetzt auch Sie es kennen. Aber es nützt Ihnen nichts. Was können Sie schon machen? Nichts können Sie machen. Es ist dort, wo wir sind, egal wie wir jetzt heißen. Und unser Vieh haben wir in den Stall gestellt. Den müssen wir dann nicht mehr ausmisten. Wer soll das denn machen? Wer macht eine Neubewertung dieses Viehs, das plötzlich so viel mehr ist, als es war? Das Vieh hat sich hemmungslos vermehrt. Wieso das? Wir sind doch nicht die Arche Noah. Oha! Wenn Vieh Mist macht, wenn Kleinvieh auch Mist macht, wie wir immer sagen, denn das haben wir ihnen nicht verschwiegen. Wir sind prinzipiell verschwiegen, aber das haben wir nicht verschwiegen. Wenn Kleinvieh auch Mist macht, dann sammelt man ihn eben in einem Sackerl. Das ist jetzt sowieso Vorschrift, nicht wahr? Dann sammelt man es, das erhält das Land rein, das hält das europäische Land, das unser Namen trägt, aber wir nicht sind, dass wir alle sind, aber wir sind es nicht. Das erhält das Land rein. Einer muss es ja tun, das Ausmisten, egal wie er heißt. Einer muss es ja tun. Er heißt jetzt Herakles oder im Volksmund auch Herkules. So. Dies sind nur einige wenige der Taten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Manche der Kritiker sagen, Meidl, Rubier & Lent, das sei gar keine richtige Firma, das sei eine Briefkastenfirma auf Jersey, hätte auch kein richtiges Management oder höchstens Ja-Sager, die dort sitzen und womöglich das tun, was sie ihnen vorsagen. Das denke ich nicht. Meidl, Rubier & Lent ist eine höchst erfolgreiche Gesellschaft, die ein fantastisches Shopping-Center-Portfolio in Zentral- und Osteuropa auch von allen internationalen Experten und Investoren gefeiert erworben hat. Dann konkret, wer hat eigentlich diesen Rückkaufauftrag formell gegeben? War das wirklich das Management der Meidl European Land oder waren das Sie? Das war die Meidl European Land. Wie geht's weiter? Weiter als Ihr Geld wird es nicht weitergehen. Das geht viel weiter als Sie. Und nicht nur Ihr Geld gehört der Firma, und die Firma ist die ganze Gesellschaft, nicht mehr, nicht weniger. Ja, auch Sie sind Firma, die lange so hieß wie wir, die wir aber schon nicht mehr waren, als Sie das noch glaubten. Selbst als wir noch so hießen wie Sie, es aber nicht mehr waren und die jetzt sowieso auch anders heißt. Nein, man kann nicht sagen, dass sie nichts heißt, aber sie heißt eben anders, nicht wahr? Die Firma hat uns 2/3 der laufenden Bankerträge, die so heißen wie wir und wir auch sind, weil wir uns mit ihnen vollständig identifizieren können, beschert. Eine schöne Bescherung. Da können Sie jeden fragen. Da können Sie auch sich selbst fragen, wieso das alles jetzt weg ist. Es ist nicht weg. Keineswegs. No way. Es ist auf dem besten Weg, weg zu sein. Aber ganz weg ist es noch nicht. Wir sind ganz weg, dass Ihr Geld so lange durchgehalten hat. Das hätten wir ihm nicht zugetraut. Doch es bekam von uns jede Aufstiegshilfe. Nicht wahr? Nicht wahr? Da Sie schon danach fragen, es wird Ihnen keiner antworten. Antwort nicht nötig. Sie müssen nicht warten. Ihr Geld kommt nie wieder zu Ihnen zurück. Stellen Sie sich darauf ein. Wir stellen es lieber bei uns ein. Es gefällt ihm bei uns viel besser, Kunststück. Uns ist es schließlich mehr wert, als es Ihnen war, dass Sie es uns hingeschmissen haben. Uns ist es Lizenzgebühren wert und Treuhandgebühren und noch ein paar andere Gebühren, die wir treuherzig frei erfunden haben, ohne dass uns jemand diese Erfindung streitig gemacht hätte. Der Mensch ist frei zu tun oder zu lassen. Wir tun, sie lassen. Zwei Drittel der Erlöse unserer Bank geht auf Kosten ihres Kapitals, das ursprünglich nur sehr klein war und sich gar nicht ausgezahlt hat für sie. Es zahlt sich nur aus, wenn es in großen Mengen auftritt. Man muss es sammeln. Nun, so haben sie es an uns ausgezahlt. Und für uns hat sich das ausgezahlt, nicht wahr? Zwei Drittel unserer Bankeinnahmen und mehr. Denn wir hatten, um in größeren Dimensionen zu denken, nicht wahr? Nicht wahr? In europäischen Dimensionen, die nur wir erkennen können. Wir hatten diese größeren Dimensionen ja erst erreichen müssen. Nur ihr und Europas Wohl haben wir dabei im Auge und in der Tasche. Zuerst im Auge, dann in den Taschen, die wir uns gefüllt haben, die wir uns vollgestopft haben. Aber nicht, damit wir untergehen. Dazu müssten wir ins Meer. Wir aber sind Überflieger und fliegen übers Meer nach Guernsey, auf die Insel Guernsey. Wir haben uns an ihrem Geld vollgefressen. Doch überessen kann man sich ja gar nicht. Es ist nie genug. Und es war ja für einen guten Zweck. Es war ein Wohltätigkeitsdinner, ein Charity-Dinner mit Promis. Es war für einen wohltätigen Zweck. Es war ausgesprochen wohltuend, zu uns selber wohltätig zu sein. Sonst kommt das Geld noch in falsche Hände. Da nehmen wir es lieber selber. Das können wir hier ruhig aussprechen, nicht wahr? Nein! Nicht wahr! Wir sehen, dass dies alles unsere Wurzeln sind, aber auch unsere Krone, die dem Fass ausgeschlagen wurde. So wie wir ihnen keinen Wunsch abschlagen und uns keinen versagen können. Wir versagen nie, sie aber schon. Hören Sie? Wo wären wir? Wo wären wir? Wo wären wir? Wenn wir nicht wüssten, wo wir unsere Wurzeln haben. Ah, da sind sie, unsere Wurzeln. Wir haben schon geglaubt, sie nie zu finden. Wir haben von oben her noch woher sonst gegraben und gegraben, bis wir schwarz waren. Wir haben sogar in Wien am Graben gegraben. Und jetzt wissen wir endlich, wo wir herkommen. Wo das Geld hergekommen ist, wissen wir. Aber jetzt wissen wir, wo wir herkommen. Wir haben unsere Wurzeln gefunden. Sie heißen wie unsere Bank, aber nur zufällig. Die Wurzeln unserer Bank reichen weit zurück. Wir nehmen sie ja schließlich schon seit Jahren aus, bevor wir ihr Konto schließen müssen. So, ihr Konto gibt es jetzt nicht mehr. Sie hätten bei uns ohne dies nie eins bekommen, denn wir schließen pünktlich. Und Sie sind wie immer nicht dabei. Aber Sie können dafür... Wofür? Dafür! ...mit unserer Firma mit dabei sein. Wenn Sie unsere Zertifikate kaufen und damit der Bank, die heißt wie wir und wir auch sind, zwei Drittel Ihrer Einkünfte bescheren und mehr. Was beschweren Sie sich? Sie haben es doch selber so gewollt, als Sie uns Ihr Geld anvertrauten. Dieses Geld hat seine Wurzeln bei Ihnen. Jetzt aber haben wir es bei uns eingesetzt. Ehrlich, wir pflanzen sie nicht. Ihr Geld ist Ihr kleiner Vertreter. Und es wird eingesetzt, wo wir es hinschicken. Dafür haben Sie es ja uns geschickt. Sie haben Ihr Geld an den Wurzeln ausgerissen. Und jetzt stehen Sie blöd da und schauen, sehen aber nichts. Sie sind selbstverständlich von unseren Wurzeln ausgenommen. Aus unseren Wurzeln wächst für Sie nichts. Suchen Sie nach Ihren eigenen Wurzeln. Wir können uns nicht leisten, europäisch zu denken oder Europa in Frage zu stellen, bevor wir nicht den letzten Cent aus Ihnen herausgeholt haben. Denn Sie sind Europa, falls Sie das noch nicht gewusst haben. Wir alle sind Europa, Sie aber ganz besonders. Da steckt noch viel drin. Daher bieten wir Ihnen auch ein Fairness-Paket an. Schauen Sie, was da alles drinnen ist. Die Bank. Die heißt wie wir, aber wir nicht sind, ist jetzt bereit, auf wesentliche Teile der vertraglich vereinbarten Zahlungen zu verzichten. Ja, das glauben wir, dass Sie das nicht glauben, aber es ist wahr. Wir bieten Ihnen sogar ein Fairness-Paket an, weil unsere Gesellschaften weit über den wahren Wert unserer Gesellschaften gefallen sind. Die Werte sind gefallen. Zum Glück hatten wir keine in unserem Portfolio. Dort haben wir Immobilien, Elektrizität und Flughäfen. Das kann viel sein, das kann wenig sein, das kann gar nicht sein. Es ist egal, denn sie haben dafür bezahlt, nicht wir. Nein, Werte haben wir selber keine. Deswegen brauchen wir ja ihre. So. Wir haben ihre Werte übernommen, aber das sind gar keine. Werte nennen Sie das? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Bitte, von uns aus gesehen sind es Werte. Können es Werte sein? Für diese Werte sind wir jedenfalls nur die Vertreter. Ja, wir vertreten Werte. Während Sie sich nur die Beine vertreten, vertreten wir Werte, große Werte. Schon die Gebühren für unsere Bank machen mindestens zwei Drittel unserer laufenden Erträge aus. Eher mehr. Das sind doch Werte. Und diese Erträge laufen nicht vor uns davon? So wie Sie als Kunden jetzt vor uns davonlaufen. Ihr Geld ist klüger als Sie. Das bleibt uns. Das bleibt uns. Das bleibt bei uns. Und nun haben wir auf die konstruktive Kritik mancher Investoren, nicht vieler, mancher, reagiert und dieses besagte Fairness-Paket geschürt, das uns leider abgesagt hat. Da kann man nichts machen. Ab sofort heißt diese Gesellschaft jedenfalls für alle Fälle nicht wie die Bank, die wir waren und immer noch sind. Doch wir heißen nichts. Ich meine, wir heißen noch so, aber die Gesellschaft heißt jetzt, hören Sie zu, Herakles, auch Herkules genannt, weil wir so übermenschlich viel für sie arbeiten. Somit werden alle anderen Namen ungültig. In Europa heißen wir jetzt Herakles, wegen unserer Arbeiten, die wir für sie durchführen, wegen der Aufgaben, die wir für sie erfüllen. Denn wir erfüllen, was leer ist. Nichts ist ungewöhnlich an uns. Nichts ist ungewöhnlich daran. Nicht die Gebühren, nicht die Gewinne, nicht die Verluste und auch nicht der Firmensitz auf Guernsey. Und nicht der Firmen-B-Sitz in Europa, den es noch gar nicht gibt, aber sicher bald geben wird. Obwohl in Europa gar kein sicherer Platz mehr ist. Na, für Geld vielleicht schon noch, wenn wir alle zusammenrücken. Aber für Menschen sicher nicht mehr. Kein Platz mehr. Außer fürs Geld in Europa. Denn überall ist Europa. Überall in Europa ist Europa. Nein, anderswo ist es nicht. Anderswo mögen Menschen sein. Aber zu Europa gehören sie nicht. Überall Orte, die sie nicht besitzen. Aber sie besitzen dafür Europa. Nein, die Menschen müssen sie nicht kaufen, wenn sie Europa kaufen wollen. Die Menschen sind nicht inklusive. Wenn sie Menschen wollen, müssen sie sie schon selber machen. Denn andere würden sie nicht mal geschenkt nehmen. Sie würden keine anderen Menschen nehmen als Europäer. Und selbst unter denen würden sie noch eine Vorauswahl treffen. Doch sie sind doch Europäer und haben Werte. Und sie haben Wurzeln, folgsame Wurzeln, denen keiner folgen mag. Es genügt, oben alles abzuschöpfen, nicht wahr? Also besitzen wir auch sie. Irgendwann gehören sie uns. Sie gehören jetzt schon zu unserer großen Anlegerfamilie, an deren Hafen gern man anlegt, an dem man Hand anlegt. Und wenn sie ein Stück von uns besitzen, werden sie bald Europa besitzen. Die Türkei ist es nicht, die liefert nur den Kaffee und oft nicht einmal den richtigen. Afrika liefert den Mohren, aber Sie sind es selbst. Nein, nicht der Mohr. Der Mohr sind wir. Und wir können jetzt gehen. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Sie sind Europa. Sie müssen es sein. Sie sind das größte Friedensprojekt unserer Zeit. Europa! Und Sie stehen so solide da wie wir, in denen niemals Geld verschwindet. Wir können das Geld auf Verlangen vorweisen, das wir haben. Ein beinahe unstillbares Verlangen. Es kommt von Ihnen, doch es geht zu uns und dort bildet es eine gesunde Eigenkapitalbasis. Wir sind gesund, Dankeschön, Dankeschön. Sie hoffentlich auch. Wenn die Wirtschaft gesund ist, sind auch Sie es. Sie werden keinen Arzt brauchen, auch wenn Sie schon vor Ihrem Fälligkeitstermin zu ihm bestellt sind. Denn Sie wurden mit kaufmännischer Sorgfalt hierher gestellt und dann veröffentlicht und dann ausgestellt, wie ein Rezept, auf dem steht, was man alles nicht einnehmen darf. Und da trauen Sie sich im Ernst in die Öffentlichkeit, die von Ihnen gewiss nicht sehr eingenommen sein wird? Noch bevor Sie plastifiziert wurden, weil jetzt auch Ihr Plastikgeld nicht mehr funktioniert? Wo haben Sie denn Ihre Zertifikate, dass Sie das überhaupt dürfen? Da können wir nur staunen, dass Sie sich das trauen, an die Öffentlichkeit gehen, wo Sie doch überhaupt keine Zahlungsflüsse aufzuweisen haben. Bitte, danke, wir haben Zahlungsflüsse. Wir lassen unser Boot zu Wasser, in die Zahlungsflüsse. Und wir folgen den Flüssen, deren Bett wir selbst gegraben haben. Unser Boot folgt Ihnen blind, den Zahlungsflüssen, die sich zu breiten Strömen vereinigen werden, die allein Ihnen zugutekommen sollen, wenn Sie endlich im Meer landen und die Karibikinsel Aruba und die Insel Guernsey umspülen dürfen, umschließen dürfen. Wieso lassen Sie uns dann nicht in Ruhe arbeiten, damit Ihr Geld endlich Frieden findet? Warum lassen Sie uns mit Ihrem Geld nicht in Ruhe arbeiten, da Sie doch selber der Frieden selbst sind, mit unserer Bank arbeiten, mit unserer, anstatt gegen unsere Bank arbeiten? Sie sind schließlich ein Friedensprojekt, das größte, das es je gab, das größte Friedensobjekt aller Zeiten. Europa. Nein, nicht Aruba, das ist ein Missverständnis. Aber was verstehen Sie schon davon? Sie stecken doch selbst tief in den Miesen, Europa. Das ist gut fürs Geschäft, denn alle, die diese riesige Leistung erbringen, das Friedensprojekt Europa zustande bringen, werden belohnt werden. Wenn auch nicht von uns allerdings. Gewiss nicht von uns. Europa wird sie belohnen. Wir belohnen uns schon selbst, nur keine Sorge. Geben Sie uns Ihren Lohn, dann sind Sie Europa, wie wir. Dann sind Sie wie wir, aber nicht wir. Und belohnen uns auf der Stelle, einer Stelle, die Sie nicht haben. Sie haben unsere forderungsbesicherten Wertpapiere gekauft, unsere Zertifikate, unsere guten Zeugnisse, anstatt selber zu arbeiten. Und jetzt stellen Sie selbst die Forderungen. So war das nicht gemeint. So war das nicht angedacht. So haben wir uns das nicht ausgedacht. Sie müssen doch noch wissen, wie das ist, Forderungen zu stellen und nichts zurückzubekommen. Von nichts kommt nichts. Hart zwischen nichts und nichts. Und das Nichts mag kommen. Von uns aus gesehen mag es kommen, aber es kommt nichts. Zu uns kommt davon nichts. Vielleicht kommt das Nichts zu Ihnen, aber zu uns kommt es nicht, obwohl es von uns aus kommen mag, wenn auch nicht zu uns. Wer sich belohnen will, belohnt uns. Dieses Projekt Europa trägt seinen Lohn in sich selbst. Es heißt so, ist es aber nicht. Zum Glück. Denn Sie können jederzeit in die unangenehme Lage kommen, dass die Zertifikate, die Sie als Aktien für Ihr Portfolio erworben haben, dass jeder braucht eins, vielleicht nicht Ihres. Die Lage ist also die, dass diese besagten, bezahlten Zertifikate gar keine Aktien sind. Noch dazu ohne dies verfallen sind. Und das Portfolio braucht jetzt natürlich einen Sinn an sich und findet auch einen Sinn an sich, nämlich in sich, denn es hat einen Inhalt, nicht wahr? Wahr. Sie suchen nach Inhalten? Bitte, hier in Ihrem Portfolio haben Sie jetzt die Inhalte. Aber Sie enthalten nichts. Doch Ihr Portfolio enthält Sie. Das hält Sie, aber es sucht. Es ist ein Suchendes, Ihr Portfolio, der kleine Teufel, nicht wahr? Es ist ein Sinnsucher, Ihr Geld. Sie haben ihm das beigebracht und jetzt suchen Sie, geldentleert wie Sie sind, wenigstens nach einem Sinn darin. Ja, Ihr Geld sucht auch einen Sinn, aber nicht bei Ihnen. Einen Sinn, den es in sich nicht finden kann, den es auch in Ihnen nicht finden kann, aber bei uns bekommt Ihr Geld einen Sinn. Was machen Sie in Aruba mit Ihrem Geld? Was machen Sie auf Guernsey mit Ihrem Geld? Da Sie doch hier sind. Nur Ihr Geld nicht mehr hier ist, oh je. Das Geld hat jetzt Verhaltungen, aber Sie merken es gar nicht. Es ist ja auf Schullandwoche nach Aruba verschickt worden und das ist allein Ihre Schuld. Es kommt aus Ihrer Schule, das Geld. Es fließt nicht mehr richtig und wenn, dann haben Sie keinen Auffangbehälter dafür. Wo soll es denn hin, das arme Geld? Na, für uns fließt es noch. Für Sie aber nicht mehr. Es fließt ins Projekt Europa, aber das Projekt Europa fließt geradewegs in diese Karibikfirma, wo es nicht mehr heißt wie wir. Wir aber sind, na, vielleicht nicht geradewegs zu uns in die Karibik, es macht dabei einige Kehren und Umwege, nicht wahr? Wahr. Es will sich von Ihnen abkehren, nicht wahr? Also fließt es. Es fließt von Ihnen weg. Alles fließt. Es rinnt Ihnen durch die Finger. Es fließt davon. Was nun die Frage ist, ob diese Zukunft tatsächlich stattfinden wird. Wird das Friedensprojekt Europa jetzt stattfinden oder nicht? Es wird stattfinden, so wie wir eine Stadt, eine Zuflucht, eine Flucht, eine Zimmerflucht, die aber nicht flüchten kann. Es ist ringsum ja nur Wasser. Ein Asyl auf der Insel Guernsey gefunden haben, so wie wir eine Firma in der Karibik gegründet haben. Weit, so weit. Eigens ihretwegen, welche natürlich auch nicht Europa ist, aber das macht nichts, Jersey, Guernsey oder später dann Aruba. Aruba brauchen wir schon auch, das gehört für uns einfach dazu. Egal, die gehören für uns dazu, die schönen Eierländer, Eilande, wo wir unser eigenes großes Projekt verwirklichen konnten. Mit Hilfe einer Bank, welche denkt und lenkt und welche derzeit noch mitten in Europa steht. Dort steht sie gut, dort steht sie gut da. Und so heißt, wie wir und wir auch sind, obwohl wir ab sofort Herakles heißen. Das heißt aber nur, dass wir jetzt doppelt so viel wie bisher, nein, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal für sie arbeiten dürfen. Ja, dürfen. Darauf sind wir stolz. Wir brauchen rasch neue Großaktionäre und auch die Abnabelung von der Bank, die gestern noch geheißen hat wie wir, aber heute immer noch so heißt. Ich meine, die niemals nichts heißt, sondern heute wie gestern und vorgestern, wie wir aber nicht mehr. Wir heißen jetzt anders, wir können nicht anders, aber wir heißen jetzt Herakles. Namen sind schließlich Knall und Fall, denn alles dient allem. Beeilen Sie sich! Wir schließen gleich. Wir schließen vom Namen auf uns. Aber jetzt können wir zwar schließen, allerdings nicht mehr vom Namen auf uns. Denn wir heißen jetzt nicht mehr anders. Wir heißen so, wie wir immer hießen. Nur diese Gesellschaft, die uns so freundlich aufgenommen hat, heißt jetzt anders, ist aber immer noch wir. Wie jemand heißt, das ist Schall und Rauch, Kniff und Knuff, nicht wahr? Dass wir jetzt Herakles heißen, zählt aber nicht. Das zahlt trotzdem Lizenzgebühren. Aber es zählt nicht. Für Sie zählt es vielleicht, weil Sie unseren alten Namen lieb gehabt haben, weil Sie sich so an ihn gewöhnt haben. Aber für uns zählt nicht, wie wir heißen, sondern wie viel wir lukrieren können. Von Lucull soll hier nicht die Rede sein. Wir wollen uns schließlich nicht ablenken lassen, bloß weil wir auch essen müssen. Sondern von den Arbeiten des Herakles soll die Rede sein. Die Rede, ja, ja, nein, nein. Es sind gigantische Arbeiten. Und auch Sie können an unserem großen Projekt teilnehmen, wenn Sie nur friedlich bleiben, wenn Sie nur Frieden halten. Halten Sie ihn! Nicht loslassen! Der fällt Ihnen sonst auf die Zehen. Seien Sie friedlich. Denn es ist ein Friedensprojekt, nicht wahr? Solange wir unseren Weg nicht verlassen, der ebenfalls nach uns benannt ist. Denn der Weg ist das Ziel, das auch so heißt wie wir. Wir aber nicht mehr sind, wir aber trotzdem noch sind. Wir sind Herakles. Wir sind jetzt Herakles und können alles bewirken. Wir können alle Arbeiten verrichten, auch die Kleinen, die Großen sowieso, mit Hilfe ihres Geldes, welches sie uns mutig anvertrauten. Wir können ihn jederzeit einschlagen, den Weg. Das ist besser als ihnen den Schädel. Dieser Weg führt sie direkt zu uns, der Weg, unweigerlich, der nach uns benannt ist, der aber nicht wir sind. Das heißt, der Weg sind wir irgendwie schon auch, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er heißt nur wie wir und nicht einmal das heißt er mehr. Schlagen Sie ihn trotzdem ein. Nehmen Sie ihn ruhig. Wir haben ihn schon. Und wer uns folgt, dem folgen wir noch lange nicht. Ahem? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt dieser Herr, der so heißt wie wir, aber nicht wir sind, weil er jetzt Herakles heißt, aber immer noch wir sind. Wir sind der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an uns glaubt, der folge uns nach. Es wird ihm aber nichts nützen, denn einen Nachfolger, der so heißt wie unsere Bank und sie auch ist, den haben wir doch schon. Dies sind nur einige wenige der Taten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wir haben unseren Nachfolger schon. Wir können jetzt in Ruhe anders heißen, denn wir sind es noch. Machen Sie sich einen eigenen, er wird genauso wenig davon haben wie Sie. Nur wir werden etwas davon haben. Wir aber haben ohne dies schon alles und wir haben auch einen Nachfolger dafür. Er ist unser Erbe. Was wollte ich sagen? Ja, unser Erbe, der heißt wie wir und wir auch ist. Der jetzt anders heißt als wir, aber trotzdem wir immer noch ist. Jedermann hat das Recht zu arbeiten. Jeder Mann hat das Recht, uns zuzuarbeiten, wie er möchte, wie wir möchten, auszugeben, was er verdient, uns zu geben, was er verdient, Eigentum zu besitzen, den Staat als Diener zu haben. Jawohl, als Diener, Sie haben richtig gehört, denn der Staat, der unser Diener ist, wir haben ihn schließlich zuerst gehabt. Wir haben den Staat ausgebildet, wir haben den Staat gebildet. Wer zuerst kommt, malt zuerst den Kaffee. Der Staat als Ihr Diener wird Ihnen keine Almosen geben, wenn Sie eins brauchen. Wie käme er denn dazu? Er ist doch unser Angestellter und wir dienen Ihnen. Danke, dass Sie uns als Anlage gewählt haben. Da können Ihre Kinder und Enkel noch drin spielen, weil Sie keine Wohnung mehr haben werden und natürlich auch kein Haus. Nicht einmal ein Häuschen. Diese Anlage wird höchstens vor einem Sozialbau liegen. Da können Sie Anträge stellen, so viel Sie wollen. Wir geben allerdings auch nichts. Zum Almosen geben sind wir nicht da. Die gibt der Staat. Denn der Staat ist unser Diener. Wir sind die Verdiener. Da stimmt was nicht. Egal. Sie verdienen es nicht besser, dass wir an Ihnen verdienen, da Sie sich uns mit Ihrem Leib und Ihrer Seele, die man im Volksmund, der nichts versteht, aber immer redet, Geld nennt. Geld, Ersparnisse, Vermögen anvertraut haben, seien Sie ganz unbesorgt. Ihre Sorgen sind jetzt wir. Geben Sie uns Ihre Sorgen. Wir nehmen sie, wir nehmen alles. Wir sind das Lamm Gottes. Aber alles andere sind wir auch. Wir geben nichts. Wir geben nicht einmal die Grundausstattung für Ihr unterernährtes Kapital. Das ist in jedem Fall, und der Fall muss sein, der tiefe Fall muss kommen, viel weniger als Sie uns gaben. Das ist nicht viel, das ist nur natürlich. Jesus Christus gab natürlich mehr. Sie geben, was Sie haben, das ist nicht viel, das ist normal. Den Rest soll der Staat geben, unser treuer Diener seines Herrn, nicht wahr? Wir sind Herr M., wir heißen so und sind es auch. Nein, nicht wahr! Der Staat ist auch irgendwie wichtig. Denn der Staat prüft uns ja regelmäßig. Wir sind geprüft, wir sind leid geprüft, wir sind schwer geprüft, weil wir schon so oft geprüft worden sind. Und was wurde gefunden? Nichts wurde gefunden. Nichts ist herausgekommen, weil es schon längst reingekommen ist zu uns, heim zu uns. Nichts wurde gefunden von den Nichtswürdigen dieses Staates, die selber nicht wert sind, der Boden unter unserem Fuß getrampelt zu sein, unter unseren Fußtritten zu verrecken, diese Nichtswürdigen, die es nicht wert sind, uns die Schuhbänder zu lösen, die es nicht wert sind, Sudokus zu lösen. Der Staat, das ist die helfende Hand unter unseren Sohlen. Er prüft uns alle schwer, uns aber immer am schwersten. Doch der Staat sind wir auch. Wir heißen zwar anders, wie wir jetzt überhaupt ganz anders heißen, aber wir sind es noch. Jawohl, der Staat prüft uns hart. Die Nationalbank der Nation hat uns für den Staat der Nation, die Notenbank der Nation hart geprüft. Hauptsache, es wird nichts verstaatlicht. Hauptsache, der Staat wird nicht auch noch verstaatlicht. Dann sind wir schon zufrieden. Dann haben wir das Ärgste abgewendet. Denn die Nation hat die Kompetenzen. Der Staat hat die Kompetenzen einer Nation, solange er nicht verstaatlicht wird. Das wäre nämlich ganz schlecht. Nicht von uns, nicht für uns. Für uns wäre gar nichts schlecht. Doch wir haben sie ihm nicht übertragen, diese Kompetenzen. Wir haben ja keine. Wie hätten wir sie dem Staat übertragen können, wenn wir sie nicht haben? Aber er hat sie trotzdem. Der Staat hat die Kompetenzen, solange er nicht selbst verstaatlicht ist. Verstaatlicht sollte er erst werden, wenn er pleite ist. Man kann einen Staat erst verstaatlichen, wenn er komplett bankrott ist. Bankrott, wie Sie bald sein werden oder gar schon sind. Da haben Sie sich aber beeilt. Jetzt sind auch Sie Staat. Jetzt sind Sie Schmähstaat. Ich meine, jetzt sind Sie endlich still, weil es Ihnen die Reden verschlagen hat. Obwohl Sie jetzt als Staat gleichzeitig auch sein Politiker sind, sein Volksvertreter. Waren Sie da nicht etwas voreilig, als Sie diesen Weg wählten? Den Weg, nichts mehr zu haben, nichts mehr übrig zu haben? So müssen wir den Staat eben früher verstaatlichen, als wir vorhatten, nicht wahr? Nicht wahr. Wenden Sie Ihre Logik auf uns an. Wir laden Sie ein dazu. Wenn Sie uns so hart prüfen würden, wie wir hart geprüft worden sind, dann würde herauskommen, nein, nicht das, was Sie bei uns eingezahlt haben, sondern dann würde herauskommen, dass sogar der größten von allen Immogruppen, die, sagen wir als Beispiel, in Wien notiert sind, nicht weniger als 8 Milliarden verloren gegangen sind. Jawohl, wenn bei denen 8 Milliarden verloren gehen können, ohne dass jemand prüft, wie viel kann erst bei uns verloren gehen? Und das kann man genau überprüfen. Tut es aber nicht. Der Staat hat die Kompetenz. Der Kanzler hat nicht die Richtlinienkompetenz, aber die einfache Kompetenz hat er, glaube ich zumindest. Schon, das ist ja das Mindeste. Aber die haben wir auch. Wir haben auch die Kompetenz, egal welche. Wir haben mehr Kompetenz als Sie. Wir haben sogar mehr Kompetenz als der Staat, der uns nichts anhaben kann. Und wir müssen nicht unbedingt was anhaben. Wir müssen uns nichts abbrechen. Wir müssen uns keinen Zacken aus der Krone brechen. Der Kaiser war ja auch nackt, obwohl alle seine Kleider gesehen haben, nicht wahr? Sie haben unsere mündelunsicheren Zertifikate gekauft, aber verkauft haben wir sie als mündelsicher. Ist doch klar, das versteht sich von selbst. Sie brauchen ja eine Sicherheit, das ist klar, bis auf den Grund, den wir jederzeit nennen könnten. Den Grund, warum wir ihnen Unsicherheit als Sicherheit verkauften, nicht wahr? Des Kaisers neue Kleider verkauften, die zwar jeder sieht, die jedoch gar nicht da sind. Aber die Kompetenz dafür haben Sie von uns bekommen. Sie als Staat haben von uns die Kompetenz bekommen, uns zu komplettieren, hinaus zu komplementieren, uns zu komponieren, zu kontrollieren. Genau, das wollte ich sagen, zu kontrollieren. Das ist das Wort, das uns gefehlt hat. Aber sonst fehlt uns nichts. Danke. Wir sind ja froh, dass wir Ihnen diese Zertifikate verkaufen konnten, dass wir überhaupt etwas zu verkaufen hatten. Andere hätten ihr letztes Hemd verkauft, um unsere Zertifikate zu erwerben. Wir aber nehmen Ihnen ihr letztes Hemd noch, ihr Totenhemd, für das Sie zusätzlich einen Kredit aufnehmen mussten, um dafür das ewige Leben zu erhalten, mit Hilfe unserer Zertifikate, die Ihnen ihre geistige Unschuld und Naturbelassenheit und Naturtrübheit jederzeit zu Lebzeiten bescheinigen können. Zertifikate, die ihre ganze Existenz dann auch vor ihrem Schöpfer jederzeit bezeugen werden. So haben Sie sich das wohl vorgestellt. Zertifikate, denen wir dieses Kleid aus falschen und noch dazu faulen Aktien übergestülpt haben. Egal, Gott sieht durch jedes Kleid hindurch, das ihnen aber ohne dies weggerissen wird, wenn es soweit ist und sie ins Vakuum hineingesogen werden. Denn da ist ja noch ein Kredit aufs letzte Hemd abzuzahlen, oder? Sie sind uns immer noch was schuldig für unsere Zertifikate und werden direkt von der Bank weg ins Nichts abgesaugt, wie ein abgetriebener Fötus. Wie weit? So weit! Durchtrieben, was? Bitte, legen Sie doch ab. Vor uns können Sie alles ablegen, wenn Sie sich vermehren wollen. Vor Ihrem Herrn, dem Unsichtbaren, der da plötzlich vor Ihnen auftauchen wird, werden Sie es müssen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber uns können Sie alles anvertrauen. Auch das, was gar nicht da ist, was Sie gar nicht mehr besitzen. Ende des Kapitels. Wie schade! Wir hätten Ihnen einiges zu bieten gehabt. Elfriede Jelinek, Wirtschaftskomödie. Die Kontrakte des Kaufmanns 2. Mit Hans Krämer, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, Götz Schulte und Johannes Silberschneider. Ton und Technik Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Leonard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2015. In der Nacht zu Montag setzen wir das sechsteilige Hörspielprojekt Wirtschaftskomödie um 0.05 Uhr fort mit Die Kontrakte des Kaufmanns 3. Sämtliche Teile der Wirtschaftskomödie können Sie auch zeitunabhängig nachhören auf deutschlandradiokultur.de/radiokunst. Bis zum Beginn von Studio 9 bleibt uns nur noch Zeit für Musik. Das Soul-Duo Lady überlegt, wie man das eigene Geld am sinnvollsten investiert.